Von 1952 an drehte die aparte Schönheit, wie sie genannt wurde, Filme, wie Bestsellerautoren Bücher schreiben. Mindestens 2 bis 3 pro Jahr, manchmal sogar 4. Barbara Rütting, 1927 in Wietstock an der Nuthe bei Berlin geboren, erhielt gleich in ihrem ersten Filmjahr den Bundesfilmpreis als beste Nachwuchsschauspielerin. In den 1970er Jahren reduzierte sie ihren Filmoutput erheblich. Sie wandte sich der Frauen- und Friedensbewegung zu, vor allem aber dem Tierschutz. Sie war dabei, als Tierschützer bei Schering gegen Versuche mit Tieren demonstrierten. Sie saß mit den Mutlangen und ließ sich bei Protesten gegen die Pershing-2-Raketen in Gewahrsam nehmen. Und so war es nur folgerichtig, dass sie 2003 für die Grünen für den Bayerischen Landtag kandidierte und als gewählte Alterspräsidentin eine vielbeachtete Eröffnungsrede hielt. Barbara Rütting, die am 21. November 90 Jahre alt wird, legte 2009 ihr wiedergewonnenes Landtagsmandat nieder und trat ein halbes Jahr später auch aus der Grünen Partei aus. Ich bin Barbara Rütting. Steckbrief, Skorpion, Aszendent Zwilling, brisante Mischung, geboren in Wietstock an der Nuthe. Das ist ein kleines Dorf in der Mark Brandenburg in der Nähe von Teltow, wo es die Teltower Rübchen gibt. Kleine Lehrerfamilie, Vater Lehrer, Mutter Lehrer, 5 Geschwister. Ziemlich arme Familie natürlich. Vater hatte 500 Mark im Monat. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Davon haben wir alle gelebt. Es gab dann einmal im Jahr einen Urlaub. Da fuhren wir mit der Bahn nach Divenow an die Ostsee. Also wir haben sehr bescheiden gelebt. Und das hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan. Ich bin immer noch ein eher bescheidener Mensch. Es gab dann natürlich zwischendurch auch ganz andere Phasen, als ich Schauspielerin wurde. Allerdings bin ich mit einer ganz schrecklichen Leidensfähigkeit ausgestattet. Dass, als ich mit 7 Jahren, glaube ich, von der Kreuzigung hörte, meine Mutter war Religionslehrerin auch. Wir hatten ja eine Zwergschule, wo alle Kinder in einer Klasse waren, von 6 bis 14. Und entweder Vater oder Mutter erzählten von der Kreuzigung. Und ich war so entsetzt, dass ich sagte, in der Welt will ich nicht leben. Ich hatte wirklich einen Nervenzusammenbruch, musste ins Bett gesteckt werden. Also mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich daran denke. Ich habe dann einfach gedacht, wo Menschen so etwas tun, da einen Menschen annageln an ein Kreuz und im Namen Gottes noch eigentlich, weil mein Gott ist der Richtige, deiner ist der Falsche. Das hat mich dann auch sehr skeptisch für alle zukünftigen Religionen gemacht. Ja, dann ging der Krieg zu Ende und damit brach natürlich für uns alles zusammen, denn mein Vater war leider Nazi. Ich habe ihn sehr geliebt und wurde ja auch so erzogen. Hitler war für mich der Größte und ich weiß, ich hatte als Kind, ich war Jungmädel und habe dann Vorträge gehalten, wir müssen unsere Kolonien wieder haben und solchen Wahnsinn. Wollte dann aber auch nicht nur, weil der Krieg verloren war, gleich alles an den Nagel hängen, sondern habe dann noch alles Schlips und Knoten und meine ganzen Bücher vergraben im Garten, als die Russen kamen und dachte dann, irgendwann wird der Führer uns da schon wieder rausholen. Ich habe abends gebetet, ein absurdes Gebet. Das endete: Doch das schönste Engelein mit dem lichten Gottesschein und dem silbernen Gefieder sende unserem Hitler nieder. Es behüte seinen Schlummer und verscheuche ihm allen Kummer, dass er morgens froh erwache und sein Deutschland glücklich mache. Stellen Sie sich sowas vor, so eine Jugend, nicht? Ja, dann der Schock natürlich. Mein geliebter Vater ist diesem Wahnsinn aufgesessen und hat diese Verbrecher unterstützt. Nachdem die Russen dann einmarschiert waren, wurde er abgeholt und ist nie wieder zurückgekommen. Inzwischen war ein Freund von ihm aufgetaucht, den wir auch im Keller versteckten, der absurderweise genau auf der Gegenseite war. Kurz vor der Kapitulation war er bei uns aufgetaucht und mein Vater hat ihn versteckt, eigentlich auch wieder unter Lebensgefahr bis zu Kriegsende. Ja, dann waren die Russen da und mein Vater und dieser Freund meinten, wir sollten doch alle versuchen, in den Westen zu kommen. Und es wurde beschlossen, mein ältester Bruder und ich sollten mit diesem Hans Rütting versuchen, in den Westen zu kommen. Irgendwann stiefelten dann Hans Rütting und ich los mit einem Rucksack von Ludwigsfelde, wo wir damals wohnten, und bis nach Flensburg. Es war eine schreckliche Zeit und für mich war dann die ganze Nazi-Zeit und Hitler endgültig vorbei. Dann hat sich Hans Rütting verabschiedet in Flensburg, ging weiter nach Dänemark und ich stand auf der Straße mit einem Rucksack und meldete mich beim Roten Kreuz. Hans Rütting hatte mir schon verschiedene Bücher gegeben, alles, was vorher verboten war, Thomas Mann, Hesse und so weiter. Und ich fand einen leeren Bunker, habe mir den eingerichtet mit einer Strohschütte und habe da kampiert. Und dann kam die Nachricht, dass mein Vater verschleppt worden war und Hans Rütting meinte, als ehemaliger Gefangener, displaced person, könnte er vielleicht für meinen Vater etwas tun und schlug vor, dass wir eine Scheinehe eingehen. Und er hat auch irgendeinen Pfarrer gefunden, der uns dann traute. Ich war also plötzlich Frau Rütting. Dann waren wir verheiratet, aber mein Vater war inzwischen wohl schon gestorben. Jedenfalls, er tauchte nie wieder auf. Diese Scheinehe, ich löste sie auf, hatte inzwischen so aus einer Flucht aus der Wirklichkeit, die ich nicht ertragen konnte im Grunde, wollte ich Schauspielerin werden. Ich bin weder auf eine Schauspielschule gegangen, noch habe ich richtig schreiben gelernt. Alles do it by yourself, learning by doing. Gut, also ich wollte nun unbedingt Schauspielerin werden, ging zurück nach Berlin, hatte ein paar Fotos, die ich dann im Studio Tempelhof abgegeben habe, und in der Hoffnung, so ein paar Komparsenrollen zu kriegen. Und was kriegte ich? Eine Hauptrolle als Flüchtlingsmädchen in einem Film Postlagernd Turteltaube. Ich konnte einfach so gut weinen, weil ich selber ein Flüchtlingsmädchen war. Und das war wohl auch der Erfolg. Es folgte dann eine zweite Rolle, Die Spur führt nach Berlin, wo ich eine russische Kommissarin oder so spielte, die sich in ihren amerikanischen Gefangenen verliebt und den laufen lässt. Und dafür bekam ich dann den Bundesfilmpreis. Ja, und dann ging das weiter, einen Film nach dem anderen, Die letzte Brücke mit Keutner, Maria Schell, Bernhard Wicki. Da hatten wir alle das Gefühl, der bekam ja auch den Friedenspreis, dass nun der Weltfrieden ausbrechen würde. Ja, später natürlich kamen dann die ganzen anderen Filme noch dazu, auch Fernsehfilme mit Kortner zum Beispiel und Romy Schneider habe ich Lysistrata gespielt. Ich war die Lysistrata, da geht es ja darum, dass die Frauen, wieder ein Antikriegsthema, dass die Frauen sich den Männern so lange verweigern, bis sie aufhören, Kriege zu machen, hat auch nichts gewirkt in den ganzen Tausenden von Jahren. Man könnte resignieren, aber ich bin es eben immer noch nicht resigniert, wie Sie sehen. Ich versuche immer noch wieder weiterzumachen. Mit Romy Schneider war das natürlich eine interessante Begegnung. Wir waren ja ein neues Frauenbild eigentlich. Ich musste mir auch anhören, Emanze. Ich habe immer betont, dass ich eine Emanze bin. Ich sehe das positiv. Natürlich auch Alice Schwarzer unterstützt. Ich habe dann auch Theater gespielt, bin 56 nach Krefeld gegangen. Auch ohne Ausbildung, habe dort wieder eine Frau gespielt, die in fürchterlicher Liebe entbrannt ist zu einem abgestürzten Piloten und ein kleines Kind hat. Das Interessante war, das Baby, echte Baby, lag in einem Pappkarton, hing an einem Baum und streckte dann ab und zu ein Füßchen raus und das Publikum schrie auf, das ist ein echtes Kind. Und dieses echte Kind habe ich 30 Jahre später wieder getroffen. Ein schöner, junger Mann, und der sagte, ich bin das Baby aus dem Pappkarton in Krefeld von die Tochter des Brunnenmachers. Naja, dann habe ich so gut wie alle neurotischen Frauen der Weltliteratur gespielt, immer die Neurotikerin, und mich natürlich gefragt, wieso? Ich fand mich nicht neurotisch, aber offensichtlich bin ich's. Ja, bin ich schon. Also Lady Macbeth und Hedda Gabler und Die ehrbare Dirne, 250 Mal Sartre gespielt. Insgesamt 45 Filme gedreht und alle Neurotikerinnen der Weltliteratur. Inzwischen hatte ich aber immer mehr Kontakt bekommen mit der Friedensbewegung, auch mit dem Tierschutz, weil ich aufs Land gezogen war, nach Österreich. Ich konnte dann die Tiere nicht mehr essen, die ich jetzt kennenlernte. Die Rehe, die schön unter dem Apfelbaum die Äpfelchen schmausten, oder mein Zwerghuhnpärchen Herrn und Frau Nebbich, gebraten am Spieß, also unvorstellbar. Also mein Weg zur Vegetarierin hat sich dann angebahnt, ging langsam, aber stetig. Dann habe ich auch die ersten Kochbücher geschrieben, die ersten Kinderbücher, wo ein Kater zum Beispiel erzählt über die Probleme zwischen Katze und Hund, das natürlich übertragen auf die Menschen, man muss sich nur aussprechen gegenseitig, dann kann man sich auch verstehen. Und ich habe dann 1982 ganz bewusst die gefärbten Haare abgeschnitten und habe bewusst die Karriere beendet in Salzburg mit der Schlussvorstellung einer Komödie mit Peter Pasetti. Weil inzwischen waren so viele andere Dinge wichtig geworden. Robert Jung, eine ganz wichtige Figur in meinem Leben, der meinen politischen Weg begleitet hat, der ja auch in Salzburg wohnte. Wir machten grenzüberschreitende Friedensmärsche von Freilassing nach Salzburg oder umgekehrt, wurden da auch beschimpft. Kommunistenschweine, haut doch ab nach Moskau. Wenn man das heute sieht, finde ich doch, wir haben auch sehr viel erreicht in Bezug auf Verständigung. Gut, dann kam Petra Kelly und Gerd Bastian, mit denen ich sehr befreundet war. Wir haben sehr viele Demonstrationen gemeinsam gemacht, in Mutlangen festgenommen worden. Da war diese berühmte Prominentenblockade damals mit Böll und Kelly und Bastian. Es war sehr traurig, dass sie dann beide umgekommen sind, gestorben sind. Aber man verliert eben sehr viele der Weggenossen. Ich lebe schon so lange, nicht? Das hat man davon. Durch das Landleben hat sich natürlich meine Einstellung zu den Tieren auch geändert. Ich konnte sie nicht mehr essen. Ich wurde dann immer mehr zur Vegetarierin, ohne dass ich jetzt aber die Leute dazu bekehren will. Um es vorwegzunehmen, ich sage, esst weniger, dafür Eier von artgerecht gehaltenen Hühnern, wenn ein Schnitzel, dann von einem anständig gehaltenen Schwein. Und also mehr Klasse statt Masse. Ich lege Wert darauf, dass ich nicht kämpfe. Ich möchte überzeugen, dass ich auf sanfte Art die Menschen einfach dazu bewegen kann. Und ich freue mich riesig, wenn ich in der U-Bahn angesprochen werde. Ihnen habe ich zu verdanken, Ihren Kochbüchern, dass ich gesund geworden bin, dass meine Neurodermitis weg ist, dass meine Verdauung klappt. Und das ist einfach ein tolles Erfolgserlebnis. Ich möchte Menschen überzeugen. Meine Kochbücher sind auch deswegen solche Renner geworden, weil ich eigentlich die Rezepte befreit habe von diesem Mief, die Körneln stauben aus den Ohren raus. Es ist alles mit Genuss verbunden. Essen muss gut schmecken, toll aussehen und gesund sein. Ich trinke auch gern Wein zum Beispiel. Da staunen auch immer alle. Nicht nur ein Glas, sondern auch zwei. Also ich versuche schon, das Leben trotz aller genannten Widerwärtigkeiten auch schön zu gestalten und genussvoll zu leben. Ich wünsche mir aber auch, dass die Menschen insgesamt einfach achtsamer umgehen mit dem eigenen Leben, aber auch mit dem Leben der anderen und eben auch dem Leben der Tiere. Das hat ja auch dazu geführt, dass ich mich 1982, glaube ich, bei einem Pharmakonzern angekettet habe gegen die dort durchgeführten Tierversuche. Damals wusste kein Mensch in der Bevölkerung, dass es Tierversuche überhaupt gibt. Es war ein Riesenaufstand, ein sogenannter Skandal. Es hieß auch dann, ja, dann wird kein Mensch ihr Brot mehr essen. Habe ich gesagt, das ist mir egal. Ich hatte ja auch ein Brot erfunden inzwischen, das gut ging. Ich war immer sehr radikal, muss ich sagen, im Sinne von an die Wurzeln gehen. Und auch da habe ich gesagt, das ist mir egal, wenn es um Gerechtigkeit geht, denke ich nicht an meine eigenen Vorteile. Und es war auch kein Nachteil. Immer wenn ich wirklich zu dem gestanden habe, was ich machen musste, wie diese Ankettungsaktion, dann war es auch richtig und gut. Diese Ankettungsaktion, die fiel mir furchtbar schwer, weil ich bin eigentlich ein artiges Mädchen. Und ich wurde von einer Gruppe junger Aktivisten gebeten. Das Verrückte war, ich war mitten in einem Film und wohnte in einem ganz schicken Hotel und ging abends immer zum Üben in die Wohnung von einem dieser Jungen, wo wir dann die Ketten uns anlegten. Und dann ging ich wieder ins Hotel und habe gedreht. Und bis an einem freien Tag hatten wir das dann verabredet, morgens um 6 hinzugehen. Und dann war noch ein netter Pförtner, wir haben ja dann gucken müssen, wo ketten wir uns an. Wir waren 10 Leute ungefähr, die passen die Ketten, wir wollten die Einfahrt blockieren. Und der sagte dann noch, na, so früh unterwegs die Damen, und ich kam mir so gemein vor. Und dann rannten wir mit unseren Ketten links und rechts eingehakt und die Schlüssel waren ja nicht da. Und jetzt riesiges Gehupe, die Autos konnten nicht rein. Und so ging das ungefähr eine Stunde und dann kamen irgendwelche Leute aus der Belletage da heraus und wollten verhandeln und wir hatten ja keine Schlüssel. Und sagten, wir wollten aufmerksam machen auf das, was sie hier machen, Tierversuche an Lebewesen. Und irgendwann kam die Polizei, hat uns dann abgeschnitten mit irgendwelchen Werkzeugen und es kam dann auch keine Strafanzeige. Aber mir fällt so etwas wahnsinnig schwer, weil ich eigentlich harmoniebedürftig bin. Auch dieses Fest, sich hinsetzen in Mutlangen gegen die Massenvernichtungswaffen der Amerikaner, da trugen die Polizisten uns ja weg. Und ich sagte dann zu meinem, Entschuldigung, Sie müssen mich nicht tragen, ich gehe. Und dann wurden wir eben in diese Autos gesperrt und irgendwo in die Prärie gefahren und da ausgesetzt. Also es fällt mir sehr schwer, so unartig zu sein. Aber je länger ich lebe, umso unartiger werde ich. Und meinen Mund werde ich aufmachen, auch wenn ich 99 oder 100 sein würde, was ich nicht unbedingt möchte. Die Schauspielerei wurde immer unwichtiger. Ich hatte alles gespielt. Es war mir zu oberflächlich. Ich habe einmal wirklich gespürt, als ich dann auch mit Kirk Douglas drehte und mit Sophia Loren und eigentlich Hollywood so ein bisschen lockte, wenn ich da hingehe, verliere ich meine Seele. Ich habe es einfach gespürt. Ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Und die anderen Dinge, der Tierschutz, der Umweltschutz, Ernährung wurden immer wichtiger. Ich hatte ja auch mit 30 Jahren schon Rheuma, habe dann gesehen, dass die Umstellung der Ernährung dieses Rheuma gestoppt hat. Habe dann auch eine Ausbildung gemacht zur Gesundheitsberaterin bei Dr. Max Otto Brucker. Das wurde der zweite große Mentor in meinem Leben, also Robert Jung für die politische Richtung und Dr. Max Otto Brucker für die Ernährungsrichtlinie. Da habe ich dann auch diese berühmten Hildegard von Bingen Kekse gebacken. Hildegard von Bingen, die große Äbtissin und Naturwissenschaftlerin, hat ja sehr viele Aufzeichnungen gemacht. Nervenkekse nach Hildegard von Bingen, die ich überall immer verteile, wenn ich Menschen treffe, von denen ich denke, sie hätten es nötig, ihre Nerven ein bisschen zu stärken. Ich selber natürlich auch. Ich habe also diese Sachen alle aufgeschrieben in meinen Büchern. Bleiben wir schön gesund, essen wir uns gesund, lachen wir uns gesund, die mir eigentlich selber immer wieder helfen, auf die Beine zu kommen, weil ich überhaupt nicht robust bin, sondern ganz besonders empfindlich und empfindsam. Auch alle denken immer, naja, Sie sind so gesund, aber nur, weil ich eben gewisse Dinge mache. Ja, die nächste Phase war dann, durch das Leben auf dem Land, habe ich natürlich auch über das Älterwerden nachgedacht und habe mir gewünscht, ich möchte mal mit meiner letzten Katze und meinem letzten Hund im Arm in einer Gemeinschaft dieses Leben verlassen, wo ich weiß, Katze und Hund werden nicht dann in ein Tierheim gesteckt. Ich möchte nicht ins Altersheim und die Hunde und Katzen sollen nicht ins Tierheim kommen. Die Idee von einem Ökoprojekt, etwas sehr idyllisch, habe ich auch versucht in Österreich 1989. Es kamen aber fast nur Deutsche. Es war eine Art Fingerübung, denke ich. Das Wichtige war mir, nicht nur ein Seniorenrefugium zu schaffen, sondern jung und alt. Weil ich finde, wie früher in der Großfamilie, jung und alt können sich sehr gut ergänzen. Und das dann noch kombiniert mit den Tieren, weil Tiere ja sehr gute Therapeuten sind. Das wird ja immer mehr entdeckt. Jedenfalls ging ich dann 1999 zurück nach Deutschland. Durch meine Freundschaft mit Professor Hacketal und seiner Frau bin ich dann in Bernau gelandet, war ich dann mit Renate Künast in Kontakt gekommen und dachte, diese fabelhafte Frau möchte ich unterstützen, bin bei den Grünen eingetreten, wieder eingetreten, muss ich sagen, weil ich einmal schon ausgetreten war. Als der Kosovo-Krieg kam, dachte ich, das sind nicht mehr meine Grünen. Im Tierschutz war es mir auch zu wenig. Damals war ich ausgetreten. Ich bin also für Renate Künast wieder eingetreten. Dann fragten mich ein paar Grüne, sag mal, würdest du nicht, wir haben niemand, der kandidiert für den Tierschutz. Und da ich ein netter Mensch bin, sagte ich, ja, mache ich. Also ich kandidierte natürlich nicht in der Absicht, jemals in die Politik zu gehen. Politik ist ein schmutziges Geschäft und Politiker haben keinen Charakter, dachte ich. Bin übrigens immer noch der Meinung, wenn man zu lange darin ist in dem Geschäft. Also ich wurde aufgestellt und plötzlich war ich gewählt. Also es ist ein bisschen verkürzt jetzt. Ich wachte auf eines Morgens und jemand rief mich an und sagte, ich gratuliere, du bist drin. Ich sage, wo drin? Im Landtag. Da dachte ich, ach du lieber Himmel, ich habe ja keine Ahnung von diesem ganzen Geschäft. Es wurde auch durchaus nicht mit großer Freude begrüßt. Es hieß vorher schon, ach, die alte Schachtel soll doch die Klappe halten, die wählt doch sowieso keiner. Und das war wirklich überragend, dieses Ergebnis. Mir geht es wirklich um die Inhalte. Und das ist gesunde Ernährung für alle, Bio für alle, erschwinglich, für alt, jung, arm, reich. Und Umweltschutz und Tierschutz. Und ja, da musste ich den Landtag eröffnen. Da sagten alle, ja sag mal, du musst den Landtag öffnen. Ich sage, kein Problem, habe ich mich also hingestellt, habe mir die Rede überlegt, die ich halten werde. Und die war durchaus parteiübergreifend. Darauf lege ich auch Wert, dass ich parteiübergreifend arbeite. Ich ließ mir das dann zeigen. In dem Moment ging zum ersten Mal überhaupt in diesen Landtag, wurde eingewiesen, oben auf meinen Platz. Unten saß Herr Stoiber, ich nickte ihm freundlich zu, wurde mir gezeigt, auf welchen Knopf ich drücken muss, damit das und das passiert. Hier ist die Glocke, da müssen Sie klingeln, wenn es zu unruhig wird. Und dann habe ich die Rede gehalten und natürlich Blitzlichtgewitter von Kameras. Und hinterher stand da, sie hat diesen Landtag eröffnet, als ob sie seit Jahren nichts anderes getan hätte. Aber dann gingen die Probleme los, weil ich ja wirklich von den ganzen Prozedere Parlamentarismus überhaupt nichts wusste. Und alle Gesetze, die ich eingebracht habe, wurden abgelehnt. Auch das, bessere Ernährung in die Schulen zu bringen. Aber nach einem Jahr kommt es dann zurück von der anderen Seite. Also man muss Geduld haben. Ich war gegen Tierversuche, ich war gegen Massenvernichtungswaffen und habe ich gemerkt, ich verliere an Lebensqualität und ich kann gar nicht mehr lachen. Und dann bin ich nach Indien gegangen, habe in Pune ein Seminar mitgemacht, das nennt sich Mystische Rose, wo man Lachen und Weinen übt, für die, die es verlernt haben. Und war so begeistert, dass ich sagte, da mache ich auch noch die Ausbildung. Es geht so, dass man eine Woche jeden Tag 2 Stunden lacht, eine Woche jeden Tag 2 Stunden weint und dann 3 Stunden sogar, 3 Stunden. Und in der dritten Woche jeden Tag 3 Stunden schweigend beobachtet, wie im Zen, was sich tut. Zuerst dachte ich, ich kann überhaupt nicht lachen. Und dann ging das los. Da wird wirklich, bei anderen sieht man das auch, das nicht gelachte Lachen, die nicht geweinten Tränen, die brechen dann aus einem heraus. Es ist wirklich, als ob ein Panzer da aufbricht. Und dieses Training habe ich dann eben auch noch gemacht, bin nochmal nach Indien gefahren und bin jetzt Trainerin für Lachen und Weinen. Allein wenn man die Mundwinkel hochzieht, man kann noch so traurig sein, das bewirkt im Gehirn, wird die Botschaft vermittelt, dieser Mensch ist fröhlich, jetzt schütte Glückshormone aus. Und was sich da ändert, da kommen Killerzellen, die Viren bekämpfen und Muskeln werden aktiviert. Morgens im Bett versuche ich einfach, mich zu strecken, so wie ein Katerchen, das ja auch noch neben mir liegt, und fange einfach so ein bisschen an zu glucksen. Und so geht das dann los. Und nach meinen Vorträgen frage ich auch immer die Leute, wollen Sie denn gerne, dass wir mal eine Lachmeditation machen? Sagen die, ja, wollen wir unbedingt. Und dann fange ich das eben mit denen auch so an. Und das befreit ungeheuer. Lachen und weinen und loslassen. Ich habe auch eine andere Einstellung zum Tod und zum Sterben. Ich frage mich immer, warum eigentlich alle so sehr am Leben hängen. Und ich will nicht 100 Jahre werden. Schauspielerin, Tierschützerin, Politikerin, alles trifft auf Barbara Rütting zu, die übermorgen 90 Jahre alt wird. Eine Sendung für die Sendereihe Erlebte Geschichten von Ursula Deutschendorf. Nächsten Sonntag an dieser Stelle eine Frau, die aus Langeweile zu stricken begann und damit seither Karriere machte. Iris von Arnim. In einer Woche hier um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.